Die SED will sich ein neues Gesicht geben. Das ist das zweite Ergebnis der Mammutsitzung des Parteivorstandes, die bis spät in die letzte Nacht andauerte. Wie aber soll das gehen mit dem neuen Gesicht? Als erstes werden Egon Krenz, Kurt Hager, Günter Schabowski und andere ehemalige SED-Spitzenfunktionäre aus der Partei ausgeschlossen. Gysi glaubt, sich durch diese Ausschlüsse von einem Teil des belasteten Erbes der Partei befreien zu können. Zweitens soll das bisherige Parteisymbol, der berühmte Handschlag, abgeschafft werden. Ein neues Abzeichen wurde aber noch nicht vorgestellt. Drittens will sich Parteichef Gysi nun endgültig vom alten Namen SED trennen und nun den schon beim letzten Parteitag vom 15. bis 17. Dezember vergangenen Jahres gewählten Namen PDS, Partei des demokratischen Sozialismus, annehmen. Und viertens will man eine Aufstellung des Parteivermögens bis zum 31. Januar öffentlich machen und Umschichtungen bzw. Schenkungen an Gesundheits- und Umweltorganisationen vornehmen. Ob das alles reicht, um die Partei zu retten, ist mehr als fraglich. Man könne sich der Tatsache nicht verschließen, gab Gysi zu, dass ein nicht geringer Teil der Parteimitglieder weiterhin die Auflösung der SED verlange. Während des Parteivorstands tagte, traten vier Spitzenfunktionäre aus. Gerüchte sind im Umlauf, dass ganze Parteibüros in der Provinz geschlossen austreten wollen. Gegen die DDR-Finanzministerin Ute Nickel von der SED-PDS ist ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue eingeleitet worden. Nach Angaben der Ostberliner Nachrichtenagentur ADN ermittelt die Staatsanwaltschaft des Bezirks Leipzig gegen die Ministerin. Ihr wird vorgeworfen, in ihrer früheren Eigenschaft als Ratsmitglied für Finanzen und Preise des Rates des Bezirks Leipzig ungesetzliche Zahlungen zum Schaden des sozialistischen Eigentums veranlasst zu haben. Der ehemalige Präsident der DDR-Volkskammer, Horst Sindermann, der auch dem früheren SED-Politbüro angehörte, ist in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm sowie den ehemaligen Politbüromitgliedern Wolfgang Juncker und Kurt Kleinert werden, so ADN, verbrecherische Untreue und Vertrauensmissbrauch vorgeworfen. Der Vorschlag eines bevorzugten Beitritts der DDR in die Europäische Gemeinschaft hat bei den Außenministern der EG keine einhellige Zustimmung gefunden. Einige Länder, darunter Belgien, die Niederlande, Frankreich und Großbritannien, äußerten bei einem Sondertreffen in der irischen Hauptstadt Dublin gestern Abend Bedenken, der DDR einen Sonderstatus einzuräumen, oder hielten die Diskussion darüber für verfrüht. Die Situation in Baku ist weiter gespannt. Sowjetische Soldaten kontrollieren die Straßen. Aserbaidschaner protestieren gegen die Armee. Es soll zu Schießereien gekommen sein. Das zentrale Krankenhaus von Baku. Hier werden Tote aufgebahrt und Verletzte versorgt. Nach Angaben des Innenministeriums von Aserbaidschan sind seit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen 62 Menschen ums Leben gekommen. Die Nationalisten sprechen von mehreren 100 Toten. Bilder von der Grenze Iran-Aserbaidschan. Aserbaidschanische Moslems fahren über den Grenzfluss. Radio Moskau meldete am Morgen, dass militante Aserbaidschaner die sowjetischen Soldaten von iranischem Gebiet aus angreifen. In der Nähe der Stadt Lenkuran seien rund 100 iranische Polizisten auf sowjetischem Territorium gesehen worden. Sowjetische Vorwürfe, dass Iran die Moslems im Kaukasus mit Waffen versorgt, wurden von Teheran als unbegründet zurückgewiesen. Die meisten der 7 Millionen Aserbaidschaner sind schiitische Moslems, wie ihre Glaubensbrüder in Iran. Der für vergangene Nacht geplante Start einer Europarakete vom Typ Ariane ist wegen schlechten Wetters über dem Raumfahrtzentrum von Kourou in Französisch-Guayana um 24 Stunden verschoben worden. Oh. In den Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan sitzen die Menschen weiter auf einem Pulverfass. Bei dem Einmarsch sowjetischer Soldaten in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku hat es gestern Abend möglicherweise ein Blutbad gegeben. Die Zahl der Opfer ist ungewiss. Die Moskauer Zentralregierung sprach von 57 Toten, die aserbaidschanische Volksfront dagegen von mehreren tausend. Staats- und Parteichef Gorbatschow wandte sich am Abend im Fernsehen an die Bevölkerung. Mit ihrem Einsatz gestern Abend hätten die Soldaten ihre Pflicht getan und die Verfassung verteidigt. Wie Gorbatschow sagte, wollten Nationalisten in Aserbaidschan die Macht übernehmen. Sie führten Spruchbänder mit sich, auf denen das Ende der Privilegien für die kommunistische Parteispitze und die Verkürzung der Wochenarbeitszeit gefordert werden. Alle Redner kritisierten das am Freitag von den Behörden erlassene Demonstrationsverbot und bezeichneten es als verfassungswidrig und undemokratisch. Am vergangenen Sonntag war es in Ulaanbaatar ebenfalls zu einer Protestkundgebung gegen die Regierung gekommen. In der kaukasischen Sowjetrepublik Aserbaidschan droht ein Übergreifen der Unruhen auf den Iran. Wie es in Agenturberichten aus Moskau heißt, kämpften aserbaidschanische Nationalisten jetzt von iranischem Gebiet gegen die sowjetischen Truppen. Die Armee habe die Situation in der Grenzregion zum Iran und zur Türkei noch immer nicht unter Kontrolle bringen können. Auch in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hielten die Schießereien bis heute früh an. Die Volksfront von Aserbaidschan rief für diese Sowjetrepublik zu einem unbefristeten Generalstreik auf. Die katholische Kirche in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR streben eine gemeinsame Bischofskonferenz an. Deutschland und die Welt. Redakteur am Mikrofon ist Michael Groth. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Die Schlagzeilen kommen an diesem Wochenende aus dem Kaukasus. Dort stoßen die sowjetischen Truppen, die die verfeindeten Nachbarn in Aserbaidschan und Armenien davon abhalten sollen, sich gegenseitig umzubringen, auf erbitterten Widerstand. Über die aserbaidschanische Hauptstadt Baku wurde der Ausnahmezustand verhängt. Mehr dazu in unserem ersten Beitrag. Weiter im Programm natürlich auch heute die Entwicklung in der DDR. Dort ist die Parteienlandschaft noch immer in Bewegung. Während in Leipzig und Dresden neue Parteien gegründet wurden, berieten die SED-PDS und die Nationaldemokraten in Ost-Berlin über ihre Zukunft. Wir berichten darüber ebenso wie über das Treffen der EG-Außenminister in Dublin, in der es um das Verhältnis der Gemeinschaft zu Osteuropa ging. Zu diesem Thema auch die Kolumne am Schluss der Sendung. Dazwischen Informationen über den Parteikongress der jugoslawischen Kommunisten. Unser erstes Thema sind die Kämpfe im Kaukasus. In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku herrscht der Ausnahmezustand. In den Straßen wird gekämpft. Partei- und Staatschef Gorbatschow wandte sich in einer Fernsehansprache an die Öffentlichkeit. Der ethnische Konflikt um die armenische Enklave Karabach scheint sich inzwischen zu einem großislamischen Feldzug auszuweiten, in den auch Iran einbezogen wird. Vor wenigen Minuten erreichte uns ein Bericht von Hans-Peter Riese aus Moskau. Die Lage im Krisengebiet Kaukasus ist nach wie vor unübersichtlich. In Moskau war das Wochenende gekennzeichnet von Versuchen des politischen Krisenmanagements. Michail Gorbatschow und der größte Teil des Politbüros trafen mit der aserbaidschanischen Parteiführung zusammen, nachdem in Baku der Parteichef Visirov nicht zuletzt auf Druck der Volksfront aus seinem Amt entlassen worden war. In Baku selber hat die Armee die Lage offenbar nicht vollkommen unter Kontrolle. Die amtliche Nachrichtenagentur TASS sowie Radio Moskau berichteten von neuen Barrikaden, die unter Wendung von Bussen und Lastwagen von der Volksfront aufgebaut worden sind und hinter denen sich bewaffnete Kämpfer verstanzt haben. In der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan, die sich am Samstag für unabhängig erklärt hatte und in der offenbar die Volksfront die Macht übernommen hat, versucht nach Berichten aus dem Iran die Armee die Kontrolle wiederzugewinnen. Dabei würden auch Hubschrauber eingesetzt, aus denen auf die Einwohner geschossen worden ist, berichtet die iranische Nachrichtenagentur. In Teheran ist die Sowjetunion mittlerweile vor der Anwendung von Gewalt in Aserbaidschan gewarnt worden. Aus der Grenzregion wird berichtet, dass tausende Aseris in den Iran gekommen sind. Andererseits sollen iranische Polizisten bewaffnet auf sowjetischem Territorium gesehen worden sein. Auch TASS berichtete, dass die Grenztruppen auf einer Länge von 50 Kilometern den Abriss von Grenzsperranlagen zwischen Aserbaidschan und Iran nicht hätten verhindern können. In Armenien scheint dagegen eine gewisse Beruhigung der Lage eingetreten zu sein. Ein amerikanischer Journalist berichtete heute von der Grenze zwischen den beiden Sowjetrepubliken, von einem von Aserbaidschan angebotenen Waffenstillstand und davon, dass die Armee die Kontrolle und die Verteidigung einzelner armenischer Dörfer übernommen habe. Weiterhin äußerst bedrohlich ist indessen die Versorgung Armeniens. Hilfszüge über Aserbaidschan erreichen die Republik nach wie vor nicht. Was über Georgien kommt, reicht nicht zur Versorgung aus. Benzin, so wird berichtet, gibt es praktisch seit Tagen keines mehr. Heizmaterial wird immer knapper. Nagorno-Karabach ist, wie Nachitschewan, von der Außenwelt praktisch vollkommen abgeschnitten. Es gibt keine Telefonverbindungen und da einige Flughäfen, selbst Militärflughäfen, in der Hand von Aufständischen sind, kommen kaum Informationen nach Moskau durch. Unklar ist auch immer noch, wie viele Opfer die Kämpfe bisher gekostet haben. Allein in Baku sollen in der vergangenen Nacht nach offiziellen Meldungen 57 Menschen getötet worden sein, darunter 6 Soldaten. Ein Vertreter der aserbaidschanischen Volksfront in Moskau hält an seinen Zahlenangaben fest, denen zufolge 3.500 tote Zivilisten in Baku zu beklagen sind. Diese Zahl wurde allerdings sonst von niemandem bestätigt. In Baku selber spricht die Volksfront immerhin von mehreren hundert Toten. Hans-Peter Riese aus Moskau. nun in die DDR, auch wenn es der Vorstand zunächst nicht wahrhaben wollte. Von der Basis der SED, auch mit dem Zusatz PDS noch immer Staatspartei und verantwortlich für 40 Jahre Unterdrückung, war die Auflösung der Partei gefordert worden. Der Vorsitzende Güsi rief zu einer Krisensitzung bis spät in die Nacht, wurde beraten, dann trat man vor die Presse. Hartwig Heber hat zugehört. Mit der eindrucksvollen Mehrheit von 80 gegen 2 Stimmen bei 7 Enthaltungen hatte der SED-Vorstand nach 15 Stunden Beratung seine Meinung zur kritischen Lage der Partei formuliert. Die Einmütigkeit schien die Problemlage aber eher zu verschleiern als zu klären. Denn 4 Vorständler waren zugleich aus der Führung ausgeschieden, darunter, wie gemunkelt wurde, auch jedenfalls einer der innerparteilichen Rebellen von der Plattform mit Namen Dritter Weg. Genaues war nicht zu erfahren, die Parteiführung samt Pressesprecher war nach dem mitternächtlichen Auftritt zunächst wieder auf Tauchstation gegangen. Die Zerreißprobe jedenfalls war wohl nur scheinbar beendet und darauf deuteten auch neue dramatische Entwicklungen hin. So wurden nicht nur mit dem ehemaligen Volkskammerpräsidenten Sindermann und Bauminister Juncker weitere Ex-Prominente in Haft genommen, auch ein neues Mitglied der politischen Führung rückte unerwartet ins Zwielicht. Gegen die Finanzministerin Christa Nickel nämlich wird seit neuestem gleichfalls ein Ermittlungsverfahren betrieben, und zwar wegen Untreue. Sie soll in ihrer früheren Funktion in Leipzig ungesetzliche Zahlungen veranlasst haben. Zugleich verdichteten sich am Sonntag die Spekulationen über einen Bruch des Dresdner Oberbürgermeisters Berghofer mit der Partei und möglicherweise erhält die Entwicklung damit eine ganz neue Dynamik. Schon der 10 Seiten umfassende Vorstandsbeschluss hatte von Zuversicht wenig erkennen lassen. Wortreich war darin gegen die Forderung nach Selbstauflösung der Partei argumentiert worden. Allerdings hatte die Führung zugleich eingestehen müssen, dass es in den vergangenen Wochen nicht gelungen sei, die SED so zu erneuern, dass sie bereits eine neue Partei geworden wäre. Stattdessen gäbe es Kräfte, die mit allen Mitteln versuchten, den Erneuerungsprozess zu behindern, weil sie stalinistische Strukturen bewahren oder restaurieren wollten. Dennoch suchte der Vorstand, die Existenz der Partei weiter aufrechtzuerhalten. Die Überlegungen dazu hat der Parteichef Gregor Gysi in seiner nächtlichen Pressekonferenz so zusammengefasst. Nach langer, reiflicher und zum Teil kontroverser Diskussion geht der Parteivorstand davon aus, dass die Auflösung der Partei die Polarisierung in der Gesellschaft und den Grad der erreichten Spannungen nicht abbauen kann. Im Gegenteil. Es wäre zu befürchten, dass eine Verlagerung der Polarisierung mit zunehmenden Spannungen erfolgt, wobei das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Schutzlosigkeit Einzelner zunehmen würde. Hinzu kommt, dass sich Menschen und Ideen nicht auflösen lassen. Bis zum kommenden Parteitag, der möglicherweise vorverlegt wird, soll ein Grad der Erneuerung erreicht werden, der es uns ermöglicht, künftig nur noch den Namen Partei des demokratischen Sozialismus zu tragen und damit eine neue Partei zu sein. Der neue Name ist noch Hoffnung, das bisherige Parteiabzeichen dagegen schon Vergangenheit. Die ineinanderliegenden Hände, Symbol der Vereinigung der Arbeiterklasse, sind nach dem Beschluss des SED-Vorstands nicht mehr zeitgemäß und deshalb abgeschafft. Im Übrigen sprach sich auch die SED-Führung für eine stärkere Einbeziehung der oppositionellen Gruppen in die Regierungsverantwortung aus. Der runde Tisch solle ihnen die Übernahme von Ministerämtern antragen, hieß es in dem Vorstandsbeschluss. Dafür will die SED die von eigenen Leuten besetzten Positionen zur Verfügung stellen. Ferner soll eine parteiunabhängige Persönlichkeit zum neuen Staatschef gewählt werden. Soweit Hartwig Heber. Es gab auch einige Ausschlüsse. Unter anderem sollen Egon Krenz, Günter Schabowski und der frühere Verteidigungsminister Kessler ihr Parteiabzeichen zurückgeben. Führung über die Ereignisse. In Baku haben die sowjetischen Truppen die Lage unter Kontrolle. Es soll aber noch vereinzelt Schießereien geben. Die aserbaidschanische Volksfront will mit einem unbefristeten Generalstreik den Abzug der sowjetischen Truppen erzwingen. Demonstrieren heute fanatische Aserbaidschaner gegen den sowjetischen Einmarsch. Die schwarzen Fahnen, die sie tragen, sollen zeigen, dass sie bereit sind, für ihre Ziele zu sterben. Bei einem Feuergefecht zwischen Soldaten und Extremisten wurde auch dieser Bus getroffen. Mehrere Aserbaidschaner kamen dabei ums Leben. Insgesamt sollen heute 83 Menschen getötet worden sein. In den Straßen überall Bilder der Verwüstung. Unweit von Baku sind mehrere Truppeneinheiten stationiert, darunter auch mehrere Reservistenverbände. Ein Militärsprecher schildert einem sowjetischen Journalisten die Lage als äußerst kritisch. In Kirovabad haben sich mehrere tausend Menschen auf dem Leninplatz versammelt. Öffentliche Kundgebungen sind zwar offiziell verboten, aber trotzdem trauern hier die Menschen um ihre Angehörigen. Aus Wut und Protest über den sowjetischen Einmarsch verbrennen einige sogar ihre Parteibücher. Straßenblockaden in der Region Nagorno-Karabach. Auch hier hat sich die Situation noch nicht entspannt. Starke Truppenverbände mit Panzern sollen weitere Eskalationen verhindern. Inzwischen mehren sich aber die Meldungen, dass immer mehr Aserbaidschaner, Armenier und Georgier aus der Sowjetarmee desertiert sind. Der Dresdner Oberbürgermeister Berghofer ist aus der SED-PDS ausgetreten. Nach Informationen des ZDF-Büros in Ost-Berlin hat Berghofer dies in einem Brief dem Parteivorsitzenden Gysi mitgeteilt. Berghofer war dessen Stellvertreter. Berghofer schreibt, er wisse um die Gefahr, nicht von allen verstanden zu werden. Wichtiger als die Partei sei aber das Land. Er glaube, dass sich die SED-PDS nicht von der Vergangenheit der SED befreien könne. Sie könne deshalb nicht glaubwürdig für eine Erneuerung eintreten. Der Vorstand der SED-PDS hat auf seiner Krisensitzung in Ost-Berlin die Abschaffung des bisherigen Parteisymbols beschlossen. Korrespondenten werden deshalb zuerst aus dem sowjetischen Grenzgebiet zum Iran und dann aus Armenien berichten. Der Krieg in der UdSSR ist längst nicht mehr nur Auseinandersetzung zwischen zwei Nationalitäten. Er droht nun zu einem Konflikt zwischen dem Iran und der Sowjetunion zu werden. Offensichtlich haben die sowjetischen Truppen die Lage in Aserbaidschan unter Kontrolle. Es herrscht gespenstische, gespannte Ruhe. Aber von außen kommen ernste Drohungen. Türkische Aserbaidschaner kündigen an, ihren muslimischen Glaubensbrüdern gegen die Sowjetarmee zu Hilfe zu eilen. Und aus Teheran meldete sich der ehemalige Innenminister Nochta Shemi. Die Sowjets, schreibt er, treiben ein Spiel mit dem Feuer, sie fordern den Islam und die Moslems heraus. Die sowjetische Region Nachitschewan hat ihren Austritt aus der Sowjetunion erklärt. Tausende von Aserbaidschanern haben dort die Grenzen zum Iran überrannt. Die Moskauer unabhängige Zeitschrift Glasnost fordert deswegen den Einsatz von UNO-Beobachtern. Ein Bericht unserer Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz. Als ob es nicht bei uns in der Sowjetunion, sondern irgendwo im Ausland wäre, so kommt mir das vor hier. Kaum dem Krieg in Afghanistan entronnen, finden sich die Soldaten der Roten Armee bei Kampfhandlungen im eigenen Lande wieder. Als Schiedsrichter zwischen verfeindeten Völkern, als Feuerwehr gegen einen Brand, den man mit politischen Entscheidungen zur rechten Zeit vielleicht doch hätte verhindern können. Das sind die letzten Bilder aus Baku, die man im sowjetischen Fernsehen gezeigt hat. Trotz militärischer Sondereinheiten, trotz KGB und regulärer Armee, ist die Lage in der aserbaidschanischen Hauptstadt immer noch nicht unter Kontrolle. Auch die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldet heute, wie in den vergangenen Tagen, in Baku wird weiter geschossen. In einer außerordentlichen Sitzung forderte heute der Stadtsowjet von Baku, den Ausnahmezustand aufzuheben und die Truppen aus der Stadt abzuziehen. Im Hafen drohte eine Gruppe von Extremisten, einen Tanker in die Luft zu sprengen, wenn dieser Forderung nicht entsprochen werde. Diese Gefahr soll laut offiziellen Angaben vorüber sein. Allerdings finden sich immer wieder, trotz Verbot, Menschen zu Demonstrationen zusammen, um gegen die Anwesenheit der Truppen zu protestieren. Und die Volksfront in Aserbaidschan hat heute die ganze Republik zu einem unbefristeten Generalstreik aufgefordert. Ortswechsel, Nachitschewan. Ein autonomes aserbaidschanisches Gebiet, das zwischen Armenien und dem Iran liegt. Diese Region hat gestern ihren Austritt aus der Sowjetunion erklärt und sich um Hilfe an die UNO, aber auch speziell an die Türkei und an den Iran gewandt. Seit Wochen schon sind die Grenzanlagen zwischen Aserbaidschan und dem Iran abgerissen, abgebrannt, zerstört. Und Menschen von beiden Seiten passieren die Landesgrenzen, wobei die islamischen Aserbaidschaner von ihren islamischen Glaubensbrüdern und Schwestern jenseits des Flusses im Iran überschwänglich aufgenommen werden sollen, so heißt es. Was vor ein paar Jahren oftmals noch als übertriebene Befürchtung abgetan wurde, scheint sich jetzt zu bestätigen. Bestimmte islamische Kräfte in Aserbaidschan nutzen den jetzigen Konflikt, um ihrer Traumidee von einem großen islamischen Reich näher zu kommen. Ein Reich, das Süd-Aserbaidschan, den Iran und auch die Türkei in sich vereinigen soll. Dazu muss man wissen, dass in der Sowjetunion etwa 70 Millionen Moslems leben. Und man muss davon ausgehen, dass zumindest ein Teil davon ein solches Reich begrüßen würde. Es geht längst nicht mehr nur um Armenien und Aserbaidschan. Nach Informationen aus Moskau sollen aserbaidschanische Extremisten bereits von iranischem Territorium aus kämpfen und iranische Polizisten auf aserbaidschanisches Gebiet vorgedrungen sein. Wie ernst die Lage ist, beweist, dass sich auf sowjetischer und iranischer Seite hochkarätige Politiker eingeschaltet haben, die vor einem internationalen Konflikt warnen. Übers Fernsehen hat er gestern Abend Staats- und Parteichef Gorbatschow noch einmal zur Besonnenheit aufgerufen. Der Einsatz der Truppen sei nicht gegen Aserbaidschan oder Armenien gerichtet. Die Truppen hätten nur die Aufgabe zu schlichten, die verfeindeten Nationalitäten auseinanderten. Doch im Kaukasus hat Gorbatschow jeden Kredit verspielt. Die Armenier werfen ihm vor, er stünde auf der Seite der Aseris und die Aserbaidschaner umgekehrt. 100.000 Mann, behauptet die Volksfront von Aserbaidschan, hätte sie unter Waffen. Waffen woher? Aus Iran und aus Afghanistan? Auch in Armenien rennen die Nationalitäten immer noch zu den Gewehren. Dazwischen steht die Rote Armee. In Armenien schuf sie in den letzten Stunden offenbar Bedingungen, unter denen sich die Unterhändler der beiden Seiten zu Waffenstillstandsgesprächen treffen konnten. Aber eine politische Lösung der Kriege, eine Lösung des Krieges ist noch lange nicht in Sicht. Hans-Josef Dreckmann ist für uns in Armenien. Gestern Nachmittag im Hauptquartier des Selbstverteidigungskomitees von Jerasch. Die wilden Schießereien der vergangenen zwei Tage sind abgeflaut. Zeit für ein kurzes Ausruhen, für ein Brot und eine Tasse Tee. Unter Vermittlung der Armee wird mit den Aserbaidschanern jenseits der Grenze über eine Waffenpause verhandelt. Aber hier traut niemand der Ruhe, niemand legt sein Gewehr aus der Hand. Beide Seiten haben in den vergangenen Tagen Geiseln genommen als Faustpfand für Verhandlungen und beide Seiten haben Opfer zu beklagen. Die armenischen Freiwilligen 4 Tote und etwa 20 Verletzte. Und die wird man hier nicht vergessen. Der Anlass für die nächsten Auseinandersetzungen ist jetzt schon gegeben und der Hauptverantwortliche für die gegenwärtigen Auseinandersetzungen steht in den Köpfen dieser Männer auch bereits fest. Die ganze Welt bewundert Gorbatschow und wählt ihn sogar zum Mann des Jahres. Welch ein Fehler. Er ist es doch, der Armenien nicht schützt. Aber dieser Konflikt hier gefährdet den Weltfrieden. Eine Ecke der Kommandozentrale dient als Schlafplatz, ungeachtet der chaotischen Hektik, die hier herrscht. Vazgen Saakyan ist eigentlich Schriftsteller. Aber in diesen Tagen führt er das Kommando über die Freiwilligen von Jerasch. Mit ihm in der Führung sitzen unter anderem 2 Ärzte und ein Lehrer. Von der Armee, sagt Vazgen Saakyan, halte ich gar nichts. Die spielt sich hier als Schiedsrichter auf, steht auf dem Platz, aber zieht weder die gelbe noch die rote Karte. Aber wenn es ihr dann ganz plötzlich in den Kopf kommt, dann schickt sie beide Mannschaften geschlossen vorzeitig in die Kabinen. Aus armenischer Sicht ist da was Wahres dran. Als am vergangenen Donnerstag die Unruhen bei Jerasch eskalierten und schwere Waffen von den Bürgerkriegsparteien eingesetzt wurden, da hielt sich die Armee zurück. Zwar stand sie zwischen den Fronten, eröffnete aber ihrerseits das Feuer nicht. Zumindest an diesem Kampfschauplatz bemühte sich die Armee, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und nicht wieder in die Rolle des Staatsbüttels zu geraten. Wegen des Eingreifens in Tiflis vor 9 Monaten ist die Armee von den Volksdeputierten scharf angegriffen worden, sagt uns General Michail Surkov. Es wurde beschlossen, sie nicht mehr zur Lösung innerer Aufgaben zu benutzen. Daher hat die Führung diesmal dreimal nachgedacht, bevor sie die Armee hier doch einsetzte. Aber es gab ja keine andere Wahl. Im Morgengrauen rückt ein Konvoi von 12 Panzern samt Versorgungsfahrzeugen aus Erevan aus. Um Vertrauen und Offenheit bemüht, hat die Armeeführung uns eingeladen, die Fahrt quer durch Armenien mitzumachen. Aufgabe der Einheit ist es, die wichtigsten Brücken auf der Verbindungsstraße von Erevan zur georgischen Hauptstadt Tiflis zu sichern. Im Norden 35 Kilometer lang führt die Straße durch aserbaidschanisches Territorium. An jeder strategisch wichtigen Brücke bleiben zwei Panzer und 20 Soldaten, in der Regel Reservisten, zurück. Sie müssen ihre Zelte im Schnee aufschlagen, haben 10 Tage Dienst, dann werden sie abgelöst. Aber dieser Trupp ist noch gut dran. Er bleibt zumindest in Armenien weit weg von der unruhigen und gefährlichen Grenze. Ob sie überhaupt wissen, dass ein Teil von ihnen nach Aserbaidschan muss? Nein, davon haben sie noch nichts gehört. Aber das mache auch nichts. So gefährlich wird es auch da drüben schon nicht sein. Schließlich hätten sie ja gute Kommandanten. Und dann erzählen sie uns voll Stolz, dass sie aus Stavropol seien, der Heimat des Michail Gorbatschow. Auf den Protest russischer Frauenorganisationen hin ist der Befehl zur Einberufung von Reservisten mittlerweile zurückgenommen worden. Aber bis zu diesen jungen Männern ist die Nachricht noch nicht durchgedrungen. Der Weg des Konvois in den Norden führt durch die Berge über 2000 Meter hoch. Letzte Station vor der Grenze zu Aserbaidschan ist das Städtchen Itschewan. Die Einwohner von Itschewan reagieren kühl auf das Einrücken der Armee. Kein offener Protest, aber auch kein offener Jubel. Ist schon gut, dass die Soldaten da sind. Und ein anderer fügt hinzu, die werden uns schützen, sie sind doch unsere Kinder. Aber bei uns hier ist es doch ruhig, sagt ein Dritter. Was wollen denn die hier in unserer Stadt? Die sollen an die Grenze fahren, da gibt es Arbeit für sie. Bislang hat die Armee uns beschützt, aber jetzt ist sie hier, um uns die Hände zu binden. Unseren Feinden drüben aber lässt sie freie Hand zum Morden. Und dann brechen Wut und verletzter nationaler Stolz offen aus. Wir wären ja nicht gegen die Armee, wenn sie Armeniens Interessen verträte. Und? Uns schützt weder Amerika noch Europa und Russland schon gar nicht. Wir brauchen auch niemand. Wir nehmen unser Schicksal in die eigenen Hände. Hier im Norden herrscht noch gespannter Frieden. Da sind große Worte wohlfeil. Im Süden aber, in einem Krankenhaus bei Jerasch, liegt Yavande Sogumyan im Sterben. Er wurde am Freitag von einem Scharfschützen getroffen. Er ist 27 Jahre alt. Durch die dramatischen Ereignisse in der Sowjetunion fühlen sich die Erben des anderen großen kommunistischen Modells in ihrer Politik möglicherweise bestätigt, die Mandarine der Kommunistischen Partei Chinas. Sie hatten im Juni vergangenen Jahres gegen Glasnost und Perestroika die Bremse gezogen. Sie schickten Panzer gegen die Studenten und gaben den Befehl zu einem blutigen Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Soweit wie in der Sowjetunion, soweit wie mit Gorbatschow, sollte es in China nicht kommen. Der chinesischen Führung ist Gorbatschow das Symbol des Abtrünnigen vom wahren kommunistischen Weg. Und heute erhält er die Quittung dafür. Doch Chinas Kommunisten sind durch die Entwicklung in Osteuropa und der Sowjetunion in eine tiefe Ratlosigkeit gefallen. Alle Mitglieder der Partei, auch die kritischen und Reformwilligen, seien sittlich in Verruf gebracht und ihrer politischen Heimat beraubt. Wörtlich heißt es in der Erklärung, jeder Versuch, mit der Erblast der SED neue Wege zu gehen, verstärkt die Angst vieler Menschen vor einer Restaurierung der SED. Die Partei habe nicht die Kraft, sich grundsätzlich zu verändern und die tiefe Krise in der DDR mit zu überwinden. Die 40 ehemaligen Parteimitglieder fordern deshalb eine Auflösung der SED. Bei den Wahlen am 6. Mai wollen sie sich nicht um einen Sitz in der Volkskammer bewerben. Über einen Parteiwechsel der Politiker wurde nichts bekannt. Doch sagte Berghofer, die sozialdemokratische Programmatik werde von den ausgetretenen SED-Mitgliedern unterstützt. Sie forderten eine soziale Marktwirtschaft für die DDR sowie eine Wirtschaftsvereinigung und Währungsunion zwischen beiden deutschen Staaten. Die DDR und die Bundesrepublik sollten im Rahmen der europäischen Einheit zusammenwachsen. Der SED-Vorsitzende Gysi hat den Austritt Berghofers mit tiefem Bedauern zur Kenntnis genommen. In der Nacht zum Sonntag hatte der SED-Vorstand eine Selbstauflösung der Partei abgelehnt.

Für Modrow ist damit der revolutionäre Prozess in der DDR in eine grundlegend neue Phase getreten. Die politische Opposition ist noch nicht ganz so weit, sie stellt Bedingungen. Sie will den Regierungschef zunächst zu dem öffentlichen Eingeständnis zwingen, dass er ohne sie nicht mehr handlungsfähig ist. Erst dann lässt sie mit sich über den Eintritt in eine neue Regierung reden, wobei klar ist, dass die SED dort allenfalls noch einen Erinnerungsposten behält. Wie die Verhältnisse nach dem 6. Mai aussehen werden, hängt nicht zuletzt von dem Wahlgesetz ab, mit dem sich die Volkskammer am 29. Januar zum ersten Mal beschäftigen wird. Auf der Grundlage eines Vorschlages, über den der runde Tisch bis zum späten Abend noch debattierte. Offen zum Ausdruck kam dabei der Konflikt zwischen etablierten Parteien, wozu auch und gerade die selbstbewusste SPD in diesem Falle gehört, und den Bürgerbewegungen. Die SPD will geschlossene Listen bei dem vorgeschlagenen Verhältniswahlrecht, während das neue Forum für offene Listen plädiert. Die Sozialdemokraten streben eine 3%-Klausel im Wahlgesetz an, weil nur so regierungsfähige Mehrheiten zu erzielen seien. Das neue Forum hingegen wendet sich gegen jede Begrenzung, weil so nur der Wählerwille ohne Verfälschung zum Ausdruck käme. Argumente, die über die Chancen der Konkurrenten im Wahlkampf entscheiden und die in der bevorstehenden öffentlichen Diskussion noch zu manchem Streit führen dürften. Inzwischen ist bekannt geworden, dass es die 3%-Klausel bei den Wahlen am 6. Mai nicht geben wird. Mehrere hunderttausend Menschen haben auch heute wieder in der DDR für die Vollendung der gerade erst begonnenen demokratischen Erneuerung und gegen die Versuche der SED demonstriert, sich selbst noch im eigenen Untergang an die Macht zu klammern und die anderen Gruppierungen bevormunden zu wollen. Zunächst ein Blick nach Leipzig, wo mein Kollege Uwe Eckhard Böttger die Kundgebung verfolgte. Herr Böttger, auch heute wurde daraus zumindest teilweise wieder eine Manifestation für die deutsche Einheit. Ja, ganz richtig, Thomas Stein. Es war wieder eine Manifestation der deutschen Einheit. Die Demonstration fand wieder in einem Meer aus schwarz-rot-goldenen Fahnen statt. Zum ersten Mal in diesem Jahr gab es dann eine Kundgebung vor der traditionellen Demonstration auf dem Platz vor der Oper. Und diese Kundgebung war geprägt von Appellen zu Besonnenheit und Toleranz. Jochen Lessig vom Neuen Forum beispielsweise brachte das auf die Formel: Wir wollen ein Land, das blüht in allen Farben. Erinnert wurde auch an den Satz von Rosa Luxemburg: Freiheit ist immer Freiheit für die Andersdenkenden. Die Toleranz brachte die Menge aber nicht immer auf. Die Regierung Modrow ist am Ende. Jetzt will sie die Opposition mit in die Regierungsverantwortung ziehen. Und was ist Ihr Programm? Die Vertragsgemeinschaft mit der Regierung Kohl und den Unternehmern. Sie holen zusammen die Privatunternehmer ins Land. Und das heißt für uns Privatisierung, Preiserhöhung, Arbeitslosigkeit, Entlassung, Mieterhöhung und soziale Zerstörung. Tja, die Massen hier in Leipzig wollen die deutsche Einheit möglichst bald und ohne Wenn und Aber. Dafür demonstrierten sie und gleichzeitig gegen jede Form von einem dritten Weg und damit gegen die alte und die neue SED. Erneut versuchten auch rechtsradikale Kräfte, diese Stimmung zu missbrauchen. Bei der Mehrheit der Demonstranten konnten sie damit allerdings nicht landen. Der Wahlkampf hat ebenfalls Einzug gehalten hier bei den Montagsdemonstrationen. Alte und neue Parteien verteilten Flugblätter. Einige inklusive Aufnahmeantrag. Für eine der ehemalig im Block von der SED gleichgeschalteten Parteien ist der Wahlkampf schon jetzt ganz akut geworden. Die LDPD schickt bereits an diesem Freitag mit ihren Kandidaten für die Bürgermeisterposten hier in Leipzig ins Rennen, denn der Chefsessel hier im Rathaus der Messestadt ist neu zu besetzen. Die LDPD sucht also ganz besonders die Offensive und sie wird darin, das lässt sich schon jetzt deutlich erkennen, von der bundesdeutschen FDP unterstützt. Heute Abend war deren Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag Wolfgang Mischnick in Leipzig zu Gast und ich habe Mischnick gefragt, ob die FDP sich bereits auf die LDPD festgelegt hätte. Das Präsidium der FDP wird nach dem Parteitag in Dresden, also am 12. die formale Entscheidung treffen. Richtig ist, dass ich heute hier sowohl den Bezirksvorstand in Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, wie in Dresden und jetzt hier in Leipzig besucht habe, mit ihnen Gespräche geführt habe über die Entwicklung, insbesondere nicht zuletzt im Hinblick auf den Parteitag, aber auch bestimmte Dinge abgesprochen habe, über Veranstaltungen, an denen wir teilnehmen. Wir haben ja grundsätzlich festgelegt, alle liberalen Gruppierungen zu unterstützen. Ob am Ende auch weitere Gruppierungen wie die FDP, die sich in Jena gebildet hat, dazukommt, hängt von deren Entwicklung ab. Das Wahlprogramm der LDPD, Das ist liberal und daran hängt es mit Sicherheit nicht. Mischnick forderte die LDPD-Funktionäre dann dazu auf, aktiv für liberale Politik zu werben. Straßenwahlkampf und dergleichen stand zur Diskussion. Und die LDPD-Basis hier vor Ort nutzte die Möglichkeit, Fragen loszuwerden und auch akute Schwierigkeiten zu erklären, beispielsweise das Problem der Regierungsbeteiligung. An der Parteibasis steht die Stimmung offenbar auf Austritt der LDPD-Minister aus der Regierung Modrow. Die lokalen LDPD-Funktionäre wiederum müssen zwischen Basis und Parteiführung vermitteln. Und bei den Wählern gilt es darüber hinaus, das Negativ-Image Partei der Wendehälse loszuwerden. Dazu Dr. Wolfgang Görne, LDPD-Bezirkschef in Leipzig. Wir haben uns sehr gründlich mit unserer Vergangenheit befasst. Wir glauben, dass wir in den Zielen der DDR-Liberalen mit ihren vier Schwerpunkten, dass wir auch in dem Entwurf des Wahlkampfprogramms der LDPD doch wieder zurückgefunden haben zu unserer liberalen Identität, die solche Werte wie Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, soziale Marktwirtschaft, Schritte zur Wiedervereinigung bzw. zur staatlichen Einheit Deutschlands doch an erste Stelle rückt. Es gibt sehr viel interessierte Wähler, viele interessierte Menschen. Es gibt auch wieder eine höhere Anzahl an Parteieintritten in die LDPD. Tja, Thomas Stein, soweit dieser Bericht vom heutigen Abend in Leipzig. Danke Ihnen, Uwe Eckhard Böttger. Ortswechsel, aber keineswegs Themenwechsel. Auch in Dresden kam es, wie in anderen Städten, zu einer Massendemonstration. Von dort berichtet Ulrich Leitfold. Schwarz-rot-goldene Fahnen und die grün-weißen Sachsens beherrschen den Theaterplatz zwischen Semperoper und katholischer Hofkirche. Ein Bild, wie es in vielen Städten der DDR an Montagabenden seit dem vergangenen Herbst anzutreffen ist. Vor einer Woche waren hier 150.000 auf den Beinen, um insbesondere ihrem Verlangen nach deutscher Einheit in Sprechchören und Transparenten Ausdruck zu verleihen. Diesmal sind es nicht ganz so viele, einige 10.000 aber immerhin. Was auffällt hier in Dresden, die Stimmung ist deutlich weniger aggressiv als 100 Kilometer weiter in Leipzig. Auch sind hier keine aus der Bundesrepublik angereisten Demonstranten erkennbar, die sich in den DDR-Wahlkampf einmischen. Dass die Wahlen näher rücken, kann aber auch in Dresden nicht übersehen werden. Da verteilen bekannte und bisher nicht in Erscheinung getretene Gruppierungen ihre Flugblätter, manche auch gegen eine Spende. Einig sind sich alle Teilnehmer des Punkt 19 Uhr unter Kirchengeläut einsetzenden Demonstrationszuges in einem, ihrer völligen Ablehnung der SED. Immer wieder erklingt der schon bekannte Sprechchor, nieder mit der SED. Andere formulieren origineller. Stellt den Sekt schon kalt, die SED geht bald, heißt es auf einem Transparent. Auch der Schritt ihres Stadtoberhauptes Wolfgang Berghofer, die Partei zu verlassen, findet Beachtung und allenthalben Anerkennung. Das spreche für ihn, ruft ein Redner des neuen Forums der Menge zu. Nur schade sei es, dass er sich dazu nicht vor den Montagsdemonstranten erkläre, aber vielleicht hole er das ja noch nach. Auch Professor Siegfried Schiller vom renommierten Dresdner Manfred-von-Ardenne-Institut begrüßt in einer Rede den Schritt Berghofers. Am Ziel des Demonstrationszuges, dem Fucek-Platz vor den Messehallen, bezeichnet er dessen Austritt aus der SED als ein Signal für das ganze Land, dem Tausende folgen werden. Die Dresdner Schauspielerin Anne-Kathrein Kretschmar schlägt in dieselbe Kerbe und die Menge beweist ihr, dass sie in ihrem Urteil richtig liegt. Wenn ich bedenke, dass man auf der Welt überall hört, das Volk soll entscheiden und ich mich jetzt hier umgucke, muss ich sagen, das Volk hat entschieden. Und ich denke, wir sollen unseren Wolfgang Berghofer wissen lassen, dass wir über so einen Bürgermeister stolz sind. Ich denke... Selbstbewusst geben sich die Sozialdemokraten, die der Dresdner Demo schon einen deutlichen Wahlkampfanstrich verpassen. Frank Helzig, SPD-Chef der sächsischen Metropole, verkündet der Menge, man habe soeben beschlossen, hier keine ehemaligen SED-Mitglieder in die SPD aufzunehmen. Die Sozialdemokraten befürchten offensichtlich, sonst zu einem Auffangbecken zu werden. Das aber würde ihre Chancen für den 6. Mai schmälern. Für Berghofer könnte sich der Dresdner SPD-Vorsitzende jedoch eine Ausnahme vorstellen.